willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt Geräusche. Und ich möchte euch fragen, ob es ein spezielles Geräusch gibt, das euch an etwas Bestimmtes erinnert. An einen Vorfall, ein Ereignis, vielleicht etwas sehr Schönes, das ihr in Verbindung bringt mit diesem Geräusch oder vielleicht auch etwas weniger Schönes oder vielleicht sogar etwas Trauriges. Dann gibt es natürlich auch Geräusche, die Menschen erregen. Gibt es Geräusche, die euch erregen? Und was ist euer Lieblingsgeräusch? Ich habe im Vorfeld der Sendung natürlich auch darüber nachgedacht, was mein Lieblingsgeräusch ist. Und ich muss sagen, es ist Folgendes. Wenn es im Winter in der Natur ganz still ist, ganz still, und wenn es dann schneit und wenn man diese Schneekristalle so hauchdünn fallen hört auf dem bereits gefallenen Schnee, das finde ich total schön. Ich glaube, ich würde sagen, dass das mein Lieblingsgeräusch ist. Kann aber auch was ganz anderes sein. Vorhin kam ein Kollege hier ins Studio und ich fragte ihn, was ist dein Lieblingsgeräusch? Natürlich kam gleich was Schweinisches dabei rum. Das kann natürlich auch sein, dass ihr solche Geräusche gern mögt. So, ich möchte gerne mit euch über Geräusche sprechen. Wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin zum Thema Geräusche ist Ruth, 79. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ruth, ich freue mich sehr, dass du da bist. Guten Morgen, Domian. Ich bin etwas akustisch eingeschränkt. Ich bitte dich sehr herzlich, deutlich und laut zu sprechen. Ja, ist das möglich? Das ist sehr, sehr gut möglich. Ich bemühe mich. Gut. Also es geht um Geräusche, die ich als Kind, darf ich schon sprechen? Ja, bitte, bitte, leg los. Es geht um Geräusche, die ich als Kind erlebt habe, die mich bis heute verfolgen. Wenn ich ins Konzert gehe, da gibt es ein Instrument, das nennt man Becken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind zwei Metallschalen, die aneinander geschlagen werden. Das gehört zu einem Konzert, Ja. So, und ich hatte früher immer ein Abonnement und bin ins Konzert gegangen. Und immer wenn dieses Instrument erschallte, ist es mir schlecht geworden. Danach ist mir dann klar geworden, woran das liegt. Ich habe etwa 7 Jahre bei meiner Stiefmutter gelebt, mit meiner Schwester. Mhm. Und jeden Abend sagte sie zu uns, ausziehen, nackt. Und dann ging sie runter zu der Frau, die uns das Zimmer vermietet hat. Das war in der Kriegszeit. Und dann riefen wir ausgezogen, Muttilein, wir sind fertig. Kannst du mich verstehen? Ja. Domian, kannst du mich verstehen? Ich kann dich sehr gut verstehen, gut. Ja. Muttilein, wir sind fertig. Und dann musste eine von uns sich auf das Bett legen, nackt, und wurde halb totgeschlagen. Damit die Nachbarn das nun nicht hören, musste die Schwester, ich oder meine Schwester, mit 2 Kochtopfdeckeln immer ständig aneinander schlagen. Kannst du dir das vorstellen, das für ein Geräusch war? Ja, und ich kann dann auch verstehen, dass du diese schlimmen Erinnerungen in Verbindung bringst mit diesen, mit dem Becken. Genau, es war mir nicht möglich, immer wieder ins Konzert zu gehen und dieses Instrument zu hören. Ich bin musikalisch, spiele viele verschiedene Instrumente. Ja. Und diese Tortur bei der Stiefmutter haben wir so ungefähr 7 Jahre erlebt. Das ist ja ungeheuerlich. Ich war 5 Jahre alt, als ich dahin kam. Meine Schwester war 2,5 Jahre älter. Es war eine Katastrophe. Und das hat die Stiefmutter jeden Abend gemacht? Jeden Abend. Es war wie ein Ritual. Ihr habt jeden Abend Schläge bekommen. Und wenn sie denn von der Untermieterin raufkam zu uns, dann hob sie ihre rechte Hand in die Höhe, spreizte die Finger und wedelte damit hin und her und sagte, Gnade dir Gott, du Kanaille. Man muss sich vorstellen, sie hat uns nichts zu essen gegeben. Sie hat unsere Lebensmittelkarten verkauft und sie hat von ihrer Lebensmittelkarte gelebt. Und meine Schwester und ich, wir mussten betteln oder den Kindern in der Schule die Schulbrote klauen. Was hat denn euer Vater dazu gesagt? Mein Vater war im Krieg. Und der hat diese Frau, nachdem meine 28 Jahre alte Mami gestorben ist an Krebs, hat diese Frau kennengelernt und uns dorthin gebracht. Und sie fühlte sich, wenn ich heute als Erwachsene darüber nachdenke, überfordert, nun zwei Kinder plötzlich zu haben. Jetzt kann ich so schnell nicht die Zeiten verrechnen. Kam der Vater aus dem Krieg zurück? Mein Vater kam erst 1949 als Spätaussiedler. Da warst du schon weg von der Frau? Da sind wir abgeholt worden. So ungefähr 49 muss es gewesen sein. Habt ihr dem Vater das hinterher erzählt? Mein Vater hat uns das nie geglaubt. Und als wir dort wegkamen, meine Oma, meine Tante und ein Polizist war dabei und hat uns dann zu meiner Oma gebracht. Und dann kam mein Vater aus dem Krieg und er hat uns das nicht geglaubt. Habt ihr euch denn der Oma damals anvertraut mal? Ja, die haben ja gesehen, wie wir aussahen. Wir hatten offene Tuberkulose, kamen zuerst mal ins Krankenhaus. Wir haben ganz dicke Bäuche gehabt. Das nennt man Hungerödeme. Und ich habe, weiß ich nicht, wie viel ich gewogen habe. Ich habe das vom Jugendamt sogar schriftlich. Ich habe es jetzt vergessen. Das heißt, die Oma hat es geglaubt? Die Oma hat es ja gesehen, wie wir aussahen. Wir hatten Läuse, wir hatten Krätze, wir hatten Flöhe. Meine Oma hat später gesagt, man musste euch mit einer Zange anfassen. So und so verwildert waren wir, so wie nennt man das noch schnell? Aber ja. das war verwahrlost, das ist das Wort. Genau, das waren ja nun viele Jahre, Genau. Und in dieser Zwischenzeit hattet ihr denn keinen Kontakt zu der Oma? Wir hatten zu niemandem Kontakt. Ich habe mit niemandem gesprochen. Wir haben das in der Schule nicht erzählt. Wir konnten auch oft nicht in die Schule gehen, denn du kannst dir vorstellen, ein Kind, was so geschlagen wird, egal wo sie hintraf, war im Gesicht, an den Armen, an den Händen, an den Beinen, am Rücken. Und wenn sie ein Holzscheit nahm, hatten wir auch noch Splitter im Rücken und überall. War ein Schulgang gar nicht möglich. Was ist aus dieser Frau geworden, weißt du das? Das weiß ich nicht. Die kann ja nicht mehr leben. Mein Vater ist ja auch schon tot. Naja, aber damals, dein Vater ist ja mit... Das haben wir nicht gehört. Wir waren ja Kinder. Man hatte so mit uns zu tun, uns zu halbwegs anständigen Menschen zu erziehen. Denn wir wurden nicht gewaschen und gar nichts. Wir waren total verwahrlost. Ist denn der Vater dann nach dem Krieg mit ihr richtig zusammengekommen? Nein, ganz bestimmt nicht. Mein Vater hat insgesamt mit seiner ersten Frau, meiner Mutti, fünfmal geheiratet. Er hatte es mit Frauen und es kommt noch was ganz anderes hinzu. Als ich mit 12 Jahren da wegkam, da war meine Schwester schon etwas über 14. Die war 2,5 Jahre älter und sie ging in die Lehre und ich musste meinem Vater den Haushalt führen. Und da mein Vater uns das nicht geglaubt hat und ärgerlich war, dass wir ihm nun diese Ehe verdorben hatten, Ersatz sein. Ich glaube, ich brauche dir keine weiteren Worte sagen dazu. Ich verstehe. Bitte? Ich verstehe, Ruth. Ja, du hast es verstanden. Ich habe es verstanden. Aber gestatte mir noch mal eine Frage. Ich kann das nicht glauben, dass dein Vater es nicht glaubte. Er konnte es doch nur auch sehen. Es hat uns niemand geglaubt. Aber doch, die Oma hat es doch geglaubt. Ja, aber trotzdem. Die hatte auf ihren Sohn wahrscheinlich nicht den Einfluss. Ich war so verstört, dass ich dir dazu eigentlich gar nichts sagen kann, wie das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war. Jetzt sind viele Jahre vergangen, du bist jetzt eine ältere Frau. Im Abstand der langen Zeit, wie siehst du diese Täterin? Wie beurteilst du sie? Also wenn du mich fragen würdest, ob ich verzeihen kann, das muss ich dir ehrlich sagen, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich bin Christ und ich müsste verzeihen. Und ich kann nur sehen, ich war über 20 Jahre in Therapie auf eigene Kosten und ich kann jetzt eigentlich ganz gut leben. Komme mit meinem Leben klar und habe auch keine Depressionen mehr, keine Tabletten, gar nichts, kein Alkohol. Sowas kenne ich überhaupt nicht. Meine Schwester war jahrzehntelang alkoholabhängig, die lebt jetzt aber nicht mehr. Und ich habe mich auf die Musik gestürzt und hatte eigentlich 30 Jahre lang immer Instrumenten, also immer Unterricht. Oboe, Querflöte, Trompete. Und das war das, was mir geholfen hat. Und dann eben der Therapeut, wo ich hingegangen bin. Ja? Ich verstehe. Aber das kann einen kaum einer glauben. Ich habe in den 80er Jahren etwas darüber geschrieben, aber nur für mich, um das aufzuarbeiten. Mhm. Aber das bleibt natürlich nicht in den Knochen. Was glaubst du? Du hast gerade so schon eine Andeutung gemacht, von wegen überfordert und so weiter, aber das ist ja keine Erklärung. Nein, Was war mit dieser Frau los? Ich schätze mal, dass sie damals vielleicht so eine hübsche große Frau und sagte immer, ist eure Mutti nicht schön? Und wir antworteten im Chor beide zusammen, ja Muttilein, du bist hübsch. Und gedacht haben wir was anderes und wir hatten immer ein für untereinander bis zum Erwachsenenalter ein bestimmtes Wort für diese Frau. Wir haben nie gesagt, weißt du noch, die Frau in Potsdam, wir haben ein bestimmtes Wort gesagt, ich möchte das jetzt hier nicht wiederholen, ja. Mhm. Aber das kann einem kaum einer glauben. Und wenn ich nicht über 20 Jahre in Therapie gewesen wäre, würde es mir heute nicht so gut gehen. Ruth, ich danke dir für das Vertrauen, dass du uns das hier erzählt hast. Ich finde es ganz erschütternd, ja. Einerseits. Andererseits finde ich es tröstlich, dass du es geschafft hast, wieder eine Balance in deinem Leben zu finden. Durch die Musik und durch die Therapie, wie du gesagt hast. Ich kann dir nur sagen, was ich in der Therapie geweint habe, ich kann mir nur auf die Schulter klopfen und sagen, du hast es richtig gemacht, du hast es gut gemacht. Mhm. Dazu muss ich noch sagen, ich habe ja meinen Vater angezeigt. Mhm. Und daraufhin war die ganze Verwandtschaft, die es noch gab, war ich für die Verwandtschaft gestorben. Und dann bin ich von dieser Stadt weggegangen. Ich weiß nicht, ob du an meinem Dialekt, ich möchte das aber nicht sagen, sonst erkennen mich meine Bekannten hier in meinem Umfeld. Was ist denn aus der Anzeige geworden? Ja, er saß. Er saß? Ja, natürlich. Und wie lange? Ja. Weißt du, wie lange er saß? Weiß ich nicht. Ich war im Heim und ich war das erste Mal in meinem Leben glücklich. Mhm. Und als die Tante am ersten Abend mit uns ein Gebet sprach, da musste ich schrecklich weinen und da sagt sie, warum weinst du denn? Hier ist es doch so schön. Und das war der Grund, weil ich endlich ein normales Kind war. Ich war sehr klein und unterentwickelt. Und das war auch der Grund, warum mein Vater so auf mich stand, körperlich. Ja. Weil ich ein unberührtes, kleines, dummes Mädchen war. Liebe Ruth, nochmals vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich weiß es nicht, ob du es möchtest. Ich kann dir auch gerne nochmal Gespräche. Nein, ist es nicht nötig. Danke dir. Ich wollte es nur fragen. Alles Gute von Herzen und vielen Dank. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich einmal mit dir sprechen durfte. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine gute Zeit nach deiner Dienstzeit am 16. Dezember. Dankeschön, sehr nett von dir. Alles Gute. Du bist ein so guter Mensch. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Ruth. Wiederhören. Ciao. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Geräusche. Und ich frage euch, verbindet ihr mit einem Geräusch bestimmte Ereignisse? Jetzt haben wir gerade ein sehr schlimmes Ereignis gehört, was Ruth mit einem Geräusch verbindet. Vielleicht verbindet ihr auch schöne oder ausgefallene Ereignisse. Gibt es Geräusche, die euch sexuell stimulieren? Habt ihr ein Lieblingsgeräusch? Was ist euer Lieblingsgeräusch? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Martina. Martina ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Martina. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin vielhörig. Du bist vielhörig? Ja. Was heißt das? Dass ich alles höre. Mehr als wir Normalen? Ja, ich habe keinen Filter im Kopf. Versuch mir das oder uns mal zu beschreiben. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe ein Gespräch mit dir. Mhm. Ich höre aber, wie mein Hund die Treppe runtertrapst. Ich höre die Vögel draußen, wenn ein Fenster auf Kippe ist. Ich kriege einfach alles mit und ich kriege es teilweise nicht gefiltert. Das ist total toll. Also im Vergleich zu meiner vorherigen Sprecherin, traue ich mich ja gar nicht zu sagen, dass ich eigentlich total stolz bin, dass ich das hinkriege, weil die hat ja die Hölle durch, aber ich bin total happy, dass ich es auf die Reihe gekriegt habe, im Notfall zu sagen, okay, ich höre jetzt nur mal einem zu. Also wenn ich jetzt mit dir rede. Lass mich kurz was sagen, bevor du es weiter ausführst. So wie du es gerade beschrieben hast, das haben ja alle Leute, während ich mit dir rede, wenn hier jetzt ein Fenster aufstünde, würde ich auch von außen noch etwas wahrnehmen. Also man hört ja immer irgendwie mehrere Sachen. Wir unterhalten uns jetzt und ich höre, wie ich hier an mein Glas schlage und kann mich trotzdem mit dir unterhalten. Und, aber ich höre das Glas schlagen genauso laut wie dich. Ach so, genau. Du hast keine Präferenz beim Hören. Nee. Das ist alles gleichberechtigt nebeneinander. Ja. Das wiederum kann einen ja doch verrückt machen, oder? Hat es mich jahrelang. Bis ich begriffen habe, das ist eine total geile Fähigkeit. Was ist daran geil? Ich kriege Sachen mit, die ich gar nicht mitkriegen sollte. Mhm. Und dafür kann ich dann Menschen helfen. Also zum Beispiel andere Gespräche, wenn du in einem Raum sitzt und dich mit jemandem unterhältst, kannst du genauso den Übernächsten verstehen, was der sagt, während du mit dem dir gegenüber sitzenden Menschen redest. Genau. Mhm. Ich kann also in ein Gespräch einsteigen und die wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Und ich sag dann, ja, hör mal, aber du hast doch eben gesagt. Und es ist so positiv, ich muss es nur umsetzen. Du bist jetzt 36 Jahre alt. Ja. Wann hast du das zum ersten Mal bemerkt? Verdammt früh. Als Jugendliche oder Kind schon? Ja, aber da war es eine Belastung. Da irritiert es? Ja, das war eine totale Reizüberflutung. Wie hast du dich da geäußert, zum Beispiel deinen Eltern gegenüber, was mit dir los ist? Hast du davon erzählt? Nicht wirklich. Ich habe im Freundeskreis versucht, irgendwo Gutes zu tun. Mhm. Wie meinst du, Gutes zu tun? Ja, indem ich eben Gespräche mitgekriegt habe und einen Tag später gesagt habe, hör mal, du hast doch gestern gesagt, da war was und denk doch mal drüber nach und... Okay, ich kann das nur noch verstehen, dass du sagst, es ist praktisch, wenn man so wenn mehrere im Raum sind und viele sich unterhalten. Aber wie ist das, wenn du zum Beispiel in einer Großstadt bist, durch eine Straße, belebte Straße gehst? Da musst du doch zugeballert werden mit Geräuschen. Absolut. Wie gehst du? Dann reduziere ich mich ehrlich gesagt auf meine Schritte. Das kannst du dann. Du kannst dich schon, wenn du willst, konzentrieren auf einen Geräusch. Jetzt ja. Das ging vor 10 Jahren noch nicht. Heute trage ich die berühmten Frauen-Klackerschuhe, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, ich höre nur noch auf meine Schritte, weil es mir sonst zu viel ist. Verstehe. Hast du dir das selbst antrainiert, dass du das fokussieren kannst auf ein Geräusch? Ja. Ja. Wie ist es zum Beispiel beim klassischen Konzert? Hörst du beispielsweise die Instrumente besonders genau, die wir sonst nicht so präzise wahrnehmen könnten? Wenn ich das hören will, ja. Das ist ja doll. Eigentlich müsstest du Musikerin werden. Oder Dirigentin. Was bist du? Das ist peinlich. Es ist peinlich? Warum? Bist du's? Ja, das ist für mich peinlich. Weil ich trau mir das nicht zu. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin selbstständig. Ich fahre auf Mittelaltermärkte und erkenne an den Stimmen, wie die Launen der Kunden sind. Und Verkaufst du auf den Märkten? Ja, klar. Ja, das ist ja sehr praktisch. Dann kannst du ja schon hinten mithören, wie die über den Preis verhandeln, die irgendwann, wenn den Preis, den sie dir anbieten wollen, irgendwann. Ja. Das ist ja irre. Nein, aber mit dem Thema Musik wäre das natürlich ein großes Talent. Mit dem Thema Musik, das ist, ich lebe Musik, wenn ich sie höre. Und dann fokussiere ich auch den Bass. Ich bin für den Bass da. Mhm. Aber da gab es so in der Jugend keine Ambitionen, in Richtung Musik zu gehen. Jein. Ich durfte nicht. Ich war ja so ein gutes mittelständisches Kind und ich durfte ja nicht und ich durfte auch so einiges, das passt jetzt wieder zu meiner Vorrednerin, ich durfte so einiges, was ich gar nicht wollte. Du durftest so einiges, was du nicht wolltest? Ja. Das musstest du machen? Ja. Ich verstehe. Das heißt, dir ist auch Übles widerfahren? Ja. Und ich bin total stolz, dass ich mittlerweile sagen kann, Leute, ich bin übersensibel, das hat mir sogar ein Neurologe bestätigt. Mhm. Ich bin vielhörig, aber ich komme damit klar. Dieser schlimme Vorfall in deiner Kindheit oder Jugend, wie alt warst du da? 7 bis 14. 7 bis 14. Und wer war der Täter? Der Freund meiner Mutter. Kann es sein, dass diese Vielhörigkeit damit auch zusammenhängt? Dass das irgendwie dadurch vielleicht sogar ausgelöst wurde? Ja, das könnte sein. Weil ich habe oftmals wesentlich mehr gehört, als ich hören wollte. Mhm. Und egal wo ich war, habe ich dann mitgekriegt, was die zwei gemacht haben. Mhm. Ist dieser Mann angezeigt worden? Nein. Und deine Mutter, wusste die davon? Ja. Wie hast du dich später deiner Mutter gegenüber verhalten? Ich habe ihr ganz klar gesagt, als meine älteste Tochter 6 Jahre alt wurde, ich sage, pass auf, entscheid dich. Entweder du siehst deine Enkelkinder weiter, mhm, dann führen wir ein 6-Augen-Gespräch, oder du siehst diese Kinder nie wieder. Mhm. Du hast jetzt 24 Stunden Zeit, mhm, überleg es dir. Ich bin gespannt, wie sie entschieden hat. Ja, mein Leben ohne dich war so bequem. Ich würde gerne weiter bequem weiterleben. Und dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Das heißt, eins habe ich gelernt, das Leben ist nicht bequem. Mhm. Dann leb bitte ohne uns. Das heißt, du hast seitdem keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter? Nein. Irgendwann kam die Polizei bei mir ans Haus und hat meiner jüngeren Tochter, die gerade aus dem Bett geklingelt wurde, mhm, erklärt, dass diese Frau, piep, piep, piep, tot wäre. Deine Mutter? Ja. Was hast du da empfunden? Das Einzige, was ich mir immer erlaubt habe, ich habe immer wieder angerufen und gesagt, die Große hat das geschafft, die Kleine hat das geschafft. Sie wollte das angeblich nicht hören. Mhm. Aber du hast trotzdem immer wieder angerufen? Ja. Das ist ja auch verrückt. Diese Frau hat dir auch so viel angetan, indem sie dich nicht geschützt hat und du hast trotzdem den Kontakt irgendwie versucht zu halten. Ja. Man hat nur eine Mutter. Wie war das Empfinden, als die Mutter dann gestorben war? Befreiend. Keine Spur von Trauer? Nein. Warst du auf der Beerdigung? Nein, ich habe die Urnenverbrennung eingeleitet. Ich hatte dann komplett die Verantwortung, obwohl meine Cousine eigentlich als Haupterbin eingeschaltet war. Mhm. Ich habe auch die Wohnungsräumung durchgeführt. Ihren Partner gab es nicht mehr zu der Zeit? Nee, der war so alt, wie mein Opa gewesen wäre. Der war schon gestorben. Gott sei Dank. Mhm. Mhm. Ich habe alles organisiert, ich habe funktioniert und es ging mir danach richtig gut. Gehst du heute ab und zu ans Grab? Es gibt kein Grab. Ach so. Mhm. Sie ist anonym mit einem Urnenbegräbnis beerdigt worden in der Nähe des Klinikums, wo sie gestorben ist. Und das ist auch gut so? Ja. Ja. Mhm. Als ich darauf gefahren bin, um die Tasche von ihr abzuholen, kam die Krankenschwester, die sie begleitet hat, in den Tod, mhm, und hat mir ihr Beileid ausgesprochen. Mhm. Und hat dann gesagt, ja, sie war nicht alleine. Ja, ich sag's schön, freut mich. Sie war nicht alleine, wer war noch da? Ja, diese Krankenschwester. Achso, ich dachte, es wäre noch jemand dabei gewesen, verstehe. Nee, das war diese Krankenschwester. Sie hatte irgendwie eine Lungenentzündung gekriegt und... Ging es relativ schnell dann mit dem Ende? Ja. Denn du hast ja ab und zu angerufen und beim letzten Telefonat offensichtlich nichts gemerkt. Ich habe immer wieder angerufen. Immer wieder. Und bei dem letzten Telefonat hattest du nichts bemerkt, dass sie krank ist? Nein. Hm. Nee. Das hat sie mir verschwiegen. Das ist alles erst hinterher rausgekommen. Also Martina, jetzt kommen wir nochmal aufs Thema zurück. Du bist eine vielhörige Frau. Du kannst damit gut umgehen, hast du mir jetzt erzählt. Und kannst das zu deinem Vorteil nutzen. Ja. Also was will man mehr? Ist doch gut. Eben, deshalb, ich wollte einfach mal anrufen, um zu sagen, es gibt auch total tolle Sachen. Ja, das ist auch sehr schön. Und vor allen Dingen mit dem schweren Hintergrund, den du hast, jetzt wird das ja alles noch viel deutlicher. Vielen Dank auch an dich, Martina, dass du angerufen hast und uns davon erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch. Dankeschön. Und eine gute Zeit nach deiner Zeit auf 1Live. Dankeschön, sehr nett von dir. Liebe Martina, mach's gut, tschüss. Tschüss. 0800 0331 220 50 50, unser Thema Geräusche. Was ist euer Lieblingsgeräusch und was verbindet ihr mit bestimmten Geräuschen? Hier ist Thomas. Thomas ist 42. Guten Morgen. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Hallo Thomas. Also tolle Geräusche, positive Erfahrungen, das ist genau mein Thema. Mhm. Ich bin nämlich seit 26 Jahren gehe ich zum Fußball, also ins Stadion. Ah, da gibt es diverse Geräusche. Es gibt ein Geräusch, also da ist immer Geräusch, aber es gibt ein Geräusch, das ist unvergleichlich. Erzähl. Das ist nämlich, wenn sich ein Ergebnis rumspricht, bevor es auf der Anzeigetafel erscheint. Aha. Wenn also eine positive Nachricht für deine Mannschaft, also in meinem Fall ist das Borussia Dortmund, kommt, und dann beispielsweise ein Titel feststeht, und das sich so, also wir hatten 96 noch keine Handys oder wir hatten keine Smartphones. Einer hört es am Ohrhörer, und das in dem Stadion verbreitet sich dann von wie ein Lauffeuer von Person zu Person. Das ist, wird es immer lauter. Das kenne ich. Das kenne ich nicht, deswegen ist das hochinteressant, was du erzählst. Wie, beschreib doch mal dieses Geräusch, wie das, wie sich das anhört. Also man sieht zuerst ein paar Arme nach oben steigen, man sieht ja die ganze Menschenmasse, aber dann wird es immer lauter. Also es ist wie ein Crescendo, es wird immer lauter. Ja. Wie in einem perfekt geplanten Musikstück. Und da weiß man, das bedeutet was Gutes. Ja, das, genau. Und dann kommt es auf der Anzeigetafel später und dann ist es halt, dann ist der Moment, ist es die Vorfreude vor der Ekstase über dieses gute Ergebnis. Das ist dein Lebensgeräusch, dein Lieblingslebensgeräusch. Also wirklich, also ich habe da, also ich gehe auch immer wieder hin, um das nochmals erleben zu dürfen. Und dreimal war es da und ich bin immer wieder so dankbar dafür. Nochmal zum Nachvollziehen, wenn es so beginnt anzufangen, wie genau ist das Geräusch? Es ist ein Raunen. Es ist ein lauter werdendes Raunen, dann ist es ein Jubel und dann ist es auch schon auf der Anzeigetafel und dann flippen alle aus. Genau, das kann ich mir gut vorstellen. Ein gespenstisches, also wirklich die Ruhe vor dem Sturm, die Ruhe vor dem Jubel. Wie lange dauert dieses Geräusch an, bis es dann explodiert? Ja, also normalerweise, also nicht lange, hat länger gedauert. Bei 1996 bei der Meisterschaft. Ja, gut, da gab es dann nicht. Sagen wir mal 20 Sekunden gedauert. Was schon lang ist. Und 2011 jetzt, als wir dann halt Meister wurden und das Ergebnis aus Köln kam, waren es nur noch 5 Sekunden, aber das war das. Die Gänsehaut, alle Nackenhärchen sträuben sich auf. Interessant. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass man das als Lieblingsgeräusch empfindet, aber du hast es sehr gut beschrieben jetzt. Insofern. Dafür lebe ich, das ist mein Leben. Das ist nicht umsonst, dass ich auf der Welt bin. Das heißt, du bist wirklich voll professioneller Fußballfan. Ja, also nebenbei ist halt die schönste Nebensache der Welt, aber wenn sowas Gutes dabei rausspringt, ja. Ich bin total zufrieden. Ich habe nichts mehr zu erwarten und immerhin haben wir halt auch, mein Verein hat mich mit Titeln beschenkt und dass ich dieses Erlebnis wirklich nochmal wiedererleben durfte, das war das Schönste. Das ist ein schöner Satz. Wie hast du es gerade gesagt? Ich weiß, dafür bin ich auf der Welt. Das ist der Sinn meines Lebens. So in etwa hast du gerade gesagt. Ja, also man fühlt sich dann wirklich, wenn man das denkt, es kommt was nie wieder und es passiert dann wieder, dass man sich dann einfach, man rechnet schon gar nicht mehr damit und das ist natürlich einfach nur wunderbar und schön. Gibt es ein zweitschönstes Geräusch in deinem Leben? Zweitschönstes, also jetzt bin ich überfragt, da muss ich mal überlegen. Also wenn man natürlich mit einer gut aussehenden Frau im Bett liegt und die ein bisschen laut wird, ist das auch nicht schlecht. Okay, genau, das hatten wir hier gerade in der Redaktion auch schon. Das ist natürlich dann auch ein sehr gutes Geräusch. Ja, Thomas, vielen Dank. Ja, super, ich danke dir auch und liebe Grüße. Dankeschön, alles Gute, Thomas. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Andi. Andi ist 44. Guten Morgen, Andi. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Schön, auch mal durchzukommen, wirklich. Hallo. Ja, freue mich, dass du da bist, zum Thema Geräusche. Ja, also ich... Um ehrlich zu sein, habe ich heute mich am Thema der Sendung orientiert und habe überlegt, welche Geräusche mir denn wirklich in Erinnerung geblieben sind oder besonders in Erinnerung geblieben sind. Ja, und das ist bei mir das Knochenknacken bei einem Unfall, den ich miterlebt habe, als kleines Kind. Wie alt warst du? Ich muss so 7 oder 8 Jahre gewesen sein. Ich denke, meine 2. Klasse war ich damals, in der 2. Klasse war ich damals. Und was ist da genau passiert? Also es war nach dem Schulunterricht, also die Schule war zu Ende und die Kinder waren alle gezwungen oder gingen alle zum Bus. Ich natürlich auch, klar. Und wir haben damals die ganz dumme Angewohnheit gehabt, neben dem Schulbus nebenher zu laufen. Mhm. Also während der Bus eine Kehrtwende machen musste, um uns aufzunehmen, liefen wir neben dem Bus her. Verstehe. Also wirklich knapp dran am Bus, dass wir quasi auch schon am Bus klatschen konnten oder so. Und dann natürlich auch die besten Plätze zu ergattern und so. Mhm. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war damals. Aber ich habe das Bild vor Augen, wie du es gerade beschreibst. Ich kann es mir gut vorstellen. So, und damals war es eben an einem Tag so, dass ein Mädchen, ein Schulmädchen, eine Stufe unter mir, unter die Räder gekommen ist. Bei diesem Manöver. Genau, die ist wohl ausgerutscht oder ist vielleicht auch von hinten irgendwie gedrängt, also nicht gedrängt worden natürlich, sondern versehentlich gedrängt worden und ist dadurch unter die Räder gekommen. Also war ist unter die Räder gekommen, unter dem, das ist ein richtig großer Schulbus gewesen, also nicht so kleiner Transporter oder so, sondern ein richtig großer Schulbus. Das heißt, wie weit ist der Schulbus richtig über das Mädchen rübergefahren? Ja. Über den Rumpf und die Beine? Nein, über die Beine. Also das war vielleicht noch Glück im Unglück, vielleicht, wenn man das so sagen will, aber das war das. Das heißt, das Mädchen hat das schon überlebt? Ja, hat es überlebt. Aber also die Beine waren natürlich mehrfach gebrochen wahrscheinlich. So gequetscht, dass eins von den Beinen halt abgenommen werden muss, soweit ich weiß. Ach du lieber Gott. Und also das ist ein Knochenklang, das man also seither eigentlich nicht mehr vergessen kann. Also das verbinde ich irgendwie damit. Und ich hatte jetzt gerade am Anfang verstanden, dass bei dir, also dass du dein Knochenknacken meinst. Nein, ich habe nur von Knochenknacken gesprochen, glaube ich, oder? Du meinst das Knochenknacken von dem Mädchen. Also genau, weil wir natürlich alle unmittelbar in der Nähe waren. Also ich verstehe. Also man kann sich wirklich, man kann sich das wirklich so vorstellen, wir sind neben dem Bus hinterhergelaufen, während er noch gefahren ist und eine Kehrtwende machen musste. Weil das Mädchen dann, nachdem der Bus darüber gefahren war und du die Knochen hast knacken hören, bei Bewusstsein noch? Ja, das Mädchen hat das voll mitbekommen. Wie hat das Mädchen reagiert? Und das ist ja das zweite Geräusch, das hat natürlich, also das hat ja geschrien, das hat ja, das ist das zweite Geräusch, wenn man so sagen will, also. Und das war eigentlich noch schrecklicher und das ist, dafür bin ich so viel mit dem Unfall, weil wir haben versucht, auch die Busfahrerin aufmerksam zu machen, sind also während sie, das ist ja alles viel passiert in diesen kurzen Sekunden oder Minuten oder sind wir also noch vorgelaufen, um die Busfahrerin aufmerksam zu machen. Also nachdem es schon passiert war? Während sie quasi drüber noch, ja, damit sie dann nicht nochmal drüber fährt, hätte ja auch passieren können. Ja. Hat sie das denn gleich kapiert, dass da irgendwas war? Nein, die hat gedacht, wir würden dazu winken. Ach, wie schön. Also ist sie denn dann nochmal rübergefahren? Also das ist auch so ein Ding, das ich nicht vergessen werde. Ich habe gedacht, wir würden dazu winken und hat uns zurückgelächelt. Und das ist sie denn dann nochmal über das Kind gefahren? Ja, das kann ich gar nicht genau sagen, aber ich glaube nur einmal drüber gefahren. Mhm. Ist das Kind denn dann wahrscheinlich aus Schmerzen, vielleicht aus Schmerzen dann irgendwann in Ohnmacht gefallen? So, das danach, das kann ich auch gar nicht mehr genau sagen, wie das aus sich abgelaufen ist. Ich glaube, da war ich weiß auch nicht, das kriege ich da gar nicht mehr, also ich kann nur vermuten, dass ich dann so den Eindruck irgendwie, dass ich den Rest irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das kann, ja, du warst auch erst sieben Jahre alt, und das ist ja ein Mega-Schock, wenn man sowas sieht. Ja. Das kann man ja gar nicht richtig in Erinnerung behalten. Was für ein großes Unglück für das kleine Mädchen. Und dann hat das Mädchen auch noch ein Bein verloren. Vielleicht sogar zwei, ich weiß nicht, ich glaube aber eins mindestens auf jeden Fall. Ja. Und auch für die Busfahrerin war das eine Katastrophe. Die war jahrelang, glaube ich, in Therapie und hat jahrelang den Bus nicht mehr betreten. Mhm. Also die kam dann erst viele, viele Jahre später erst wieder zurück als Busfahrerin. Und das heißt, seit der Zeit wurde dann auch eine Begleitperson bestimmt, die dann immer mitgegangen ist. Also, ach. Hast du irgendwann noch mal ein ähnliches Geräusch gehört und dich dann daran besonders erinnert? Nee, aber ich muss, also wenn ich an diesen Vorfall zurückdenke, muss ich immer an dieses Geräusch denken. Also, ähnliches Geräusch hatte ich so jetzt. Das Geräusch des Knackens und das Geräusch des schreienden Kindes. Ja, genau. Ja. Ja, Ich glaube, dass viele Menschen solche Erinnerungen haben, dass sie an vielleicht in schlimmen Momenten ihres Lebens irgendwas gehört haben und das ihr ganzes Leben mit sich herumtragen. Ja, es gibt sicherlich noch, also ich meine, die schrecklich an der Situation ist natürlich, dass es um ein Kind geht, also, ich war ja selber der Kind, aber noch einen. Lieber Andi, vielen Dank auch für deinen Anruf. Danke auch, ich wünsche dir alles Gute für die verbleibenden Sendungen. Dankeschön, sehr nett. Und dir auch alles Gute. Möge es ein langes Jahr noch werden. Tschüss, Andi. Ciao. Tschüss. Ich komme mir fast so vor, als wäre heute schon die letzte Sendung. Nein, sie ist erst am 16. Dezember. Das ist noch lange hin. Gott sei Dank. Hier ist Elisabeth. Elisabeth ist 69. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Elisabeth, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast dich auch zum Thema Geräusche gemeldet. Ja. Warum? Das war für mich so ein Stichwort. Geräusche. Weil ich habe halt ein Kindheitstrauma. Mhm. Meine Eltern haben sich in der ganzen, also in meiner ganzen Kindheit kenne ich das nicht anders. Entschuldigung. Dass die sich fürchterlich gestritten haben immer. Mhm. Und da ist halt ständig, da ist immer Geschirr geflogen, ne? Mhm. Und es ist auch Blut geflossen und es war viel Gewalt in der Familie. Mhm. Obwohl wir nach außen hin Bilderbuchfamilie waren. Die haben dann gegenseitig sie mit Geschirr beworfen, oder wie? Ja. Wenn dann, es ging oft an, es waren immer Kleinigkeiten, wo die sich hochgeschaukelt haben. Mhm. Und dann ging das los. Und ich war als Kind immer, in Angst und Schrecken. Und das habe ich heute auch manchmal noch, obwohl ich jetzt schon in diesem Jahr 70 werde. Mhm. Welches Geräusch ist da dir prägnant in Erinnerung? Dieses Geschreie, dieses gegenseitige Zanken oder das Geschirr fallen? Also hauptsächlich ist das mit diesem Geschirrgeklapper, ne? Mhm. Ich habe, wenn ich selber zum Beispiel Geschirr spüle, ne? Oder wie neulich, da habe ich mir zum Frühstück, wollte ich mir Rühreier machen und hab die Eier so in so einem Glas halt zerschlagen, ne? Mhm. Und mir ist die Tasse, das Glas runtergefallen. Ja, da kam die Erinnerung. Und in so einem Moment, da muss ich mich auf den Stuhl setzen, da wird's mir richtig schwindlig, schlecht. Und es ist alles wieder da. Und ich denke, ich habe das jetzt gestern erlebt, obwohl das alles so lange her ist. Warst du mal dabei, wenn die Eltern sich gestritten haben? Ja, sehr oft. Das heißt, du warst in dem Zimmer und hast das gesehen auch? Ja. Die sind ja aufeinander losgegangen. Und dann hat man als Kind natürlich wahnsinnige Angst, wenn man das sieht. Ich hatte immer Angst. Für wen hast du zu einem mehr gehalten, zum Vater? Naja, das ist sowieso so verkorkst alles bei mir. Weil, ich meine, das waren zwar meine Eltern, es war meine richtige Mutter, aber der Vater war eigentlich nicht mein Vater. Mhm, ich war so ein Familiengeheimnis. Wusste er denn, dass du nicht sein Kind bist? Er wusste das. Es wusste in der Familie, ich hatte noch praktisch drei, muss ich jetzt sagen, Halbgeschwister, ne? Ja. Wir waren vier und vier Kinder. Mhm. Und meine Mutter, die war halt immer in dieser Ehe furchtbar unglücklich. Mhm. Und sie konnte sich nie gegen diesen Mann, man konnte sich gegen diesen Mann nicht erwehren. Hat dieser Mann sich dann dir gegenüber besonders schlecht verhalten? Eigentlich zu seinen eigenen Kindern mehr als zu mir. Ach, das ist ja sonderbar. Ja, es war immer, als hätte er mir gegenüber Erhemmung dann doch. Ne, wenn die sich gestritten haben, wenn Gewalt, da war ja Gewalt auch im Spiel, wie du gerade gesagt hast. Ja, auch mit den Kindern. Mit den Kindern auch? Ja. Das heißt, ihr habt dann auch körperliche Gewalt erfahren? Ja. Welche Art von Gewalt? Ja, ich hab's mehr mitgekriegt, wenn meine Geschwister geschlagen oder bestraft wurden. Mhm. Und das war ja aber für mich ganz furchtbar, weil ich liebte ja meine Geschwister. Wann hast du das denn erfahren, dass du nicht das wirkliche leibliche Kind findest? Ich sag heute immer, wo ich so alt bin, sag ich heute immer, Gott sei Dank habe ich es erfahren. Ich habe es erfahren von meiner Großmutter, als ich 12 Jahre alt war. Die Mutter hat es dir nicht erzählt? Nein, aber sie hat dann später schon gewusst, dass ich es auch weiß. Aber da warst du ja noch in der Familie mit 12 Jahren. Da war ich noch in der Familie. Wie hast du das empfunden, als deine Oma dir das gesagt hat? Diese Oma, das war meiner Mutter, ihr Mutter. Mhm. Und da durfte ich mal in den Ferien vielleicht ein paar Tage zu der reisen. Die wohnte ein bisschen weg von uns. Mhm. Und das war eine ganz liebevolle Frau. Das war der einzige Mensch, wo ich mich heute so gern dran erinnere, dass die liebevoll war zu mir. Und dann habe ich immer geweint, wenn ich wieder nach Hause musste. Und die hat dann mal mich so, ich kann mich da noch genau erinnern, die hat mich dann mal so auf die Seite genommen und hat so gesagt, weißt du, dieser Mann ist nicht dein Vater. Das muss doch für dich damals ein Schock gewesen sein, ne? Kapiert man das in der Zeit als 12-jähriges Mädchen, was da so los war vielleicht? Aber du, ich kann dir sagen, das war für mich so wie eine Erlösung. Hast du denn jemals deinen Vater kennengelernt? Nein. Weißt du denn, wer es ist? Das war in diesen Kriegswirrnissen. Da war ja er, also der Vater, zu dem ich halt Papa gesagt habe, der war ja da im Krieg. Und meine Mutter, die hat sich da halt einmal verliebt in einen Mann. Ja. Und das war, er war ein polnischer Geschäftsmann und war da nur mal für kurze Zeit in Frankreich. Dann war der, da war der weg für immer. Und dann war der wieder weg. Mhm. Und meine Mutter war dann halt schwanger und das war dann ich. Hast du denn später, als du eine junge, erwachsene Frau warst, ein besseres Verhältnis zu deiner Mutter aufbauen können? Ich denke oft, das ist ganz schwierig zum Erklären. Ich denke, ich habe meine Mutter geliebt, sehr. Mhm. Und ich habe heute, obwohl sie schon lang tot ist, ich habe heute immer noch ganz viel Verständnis für sie. Mhm. Ich kann verstehen, dass sie sich nicht wehren hat können. Mhm. Aber das ist erst so richtig gekommen im Laufe meiner Therapiejahre. Mhm. Als die Mutter schon tot war? War dann schon in Therapie, war ich schon, wo sie noch gelebt hat. Mhm. Aber im Laufe der, in einer langjährigen psychoanalytischen Therapie, ich habe mich halt leider auch erst ein bisschen spät im Leben in Therapie begeben. Ich war schon fast 50. Ja, aber du hast es immerhin gemacht und offensichtlich ist es dir wohl bekommen. Ja, auf jeden Insofern Fall. Insofern ist es ja gut. Ja. Aber man muss immer wissen, dass das langjährig und schwierig ist, dann aus bestimmten Dingen rauszukommen und sein Leben in andere Bahnen zu lenken. Es ist bei mir zumindest, man kann ja immer nur für sich sprechen, es ist ja bei jedem Menschen anders, ne? Mhm. Aber wie war denn, Elisabeth, später das Verhältnis zwischen dir und dem Stiefvater? Naja, ich war auch zu ihm liebevoll, weil das war so komisch. Wir haben das so gelernt. In unserer Familie war sehr, sehr oft die Hölle los, ja. Aber nach außen war das immer bilderbuchmäßig. Mhm. Und niemand durfte es erfahren. Nö. Und so habt ihr es dann weitergespielt hinterher wahrscheinlich. Ja, und ich denke, meine Geschwister, ich habe heute mit niemandem mehr Kontakt. Mhm. Ich habe mich auch von den Geschwistern gelöst, weil die leben dieses Muster in natürlich nicht so drastisch, wie es meine Eltern gelebt haben. Ah, ich verstehe, die leben es weiter. Aber die leben dieses Muster in gewisser Weise weiter. Dann ist es auch konsequent, dass du dich gelöst hast. Ja, das ist mir zwar sehr schwer gefallen, und ich denke auch immer an meine Geschwister. Es vergeht kein Tag, wo ich nicht an einen oder die andere denke. Aber es war für mich besser, da ganz rauszugehen, weil ich selber wurde nie verstanden mit meinem Anderssein. Mhm. Manchmal muss man so drastische Schritte im Leben machen, wenn sie auch unter Umständen schmerzlich sind, aber sie sind konsequent. Ja. Liebe Elisabeth, Das ist das Geschirre, ne, was bei dir das Hauptgeräusch ist. Ja, und das ist wie wenn das bleibt. Das glaube ich. Das ist was, wo ich nicht loskriege. Vielen Dank auch für deinen Anruf. Und von Herzen alles Gute. Domian, wenn du mir noch 2 Minuten gibst. Ja, bitte. Ich hab mal zu eurem 20. Jubiläum ein kleines Gedicht geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ich möchte es dir so gerne schenken. Es dauert, glaube ich, gerade 1,5 Minuten. Darf ich es dir noch vortragen? Ja, wobei, ich würde einen Vorschlag machen. Ja. Weil das passt ja nicht so gut in das Thema heute rein. Stimmt, wir rufen dich am Freitag zurück. Und dann machen wir das Freitag in der Sendung von Freitag auf Samstag. Ja, es ist wirklich nur ganz kurz. Genau, aber so. Aber es soll ein kleines Geschenk sein. Ja, sehr gerne. Sollen wir uns so vereinbaren, dann wird die Redaktion sich bei dir am Freitag wieder melden. Gut, dann schaue ich am Freitag. Genau, und dann bin ich ganz gespannt. Wir sind wir alle gespannt. Ach, dann freue ich mich auch. Ich will dir nur eine Freude machen. Das freut mich sehr, Elisabeth. Dann sagen wir mal bis Freitag. Gut. Bis dann, tschüss. Dann gute Nacht. Dankeschön, tschüss, dir auch. Ein Gedicht am Freitag. Na, da freuen wir uns heute Freitag. Hier ist Klaus. Klaus ist 78. Guten Morgen, Klaus. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Klaus. Ich muss gerade hier meinen Lautsprecher ausmachen. Das wäre super. Entschuldige, dass meine Stimme etwas rau ist, aber ich bin ein bisschen erkältet. Ja, aber ich kann dich gut verstehen. Und ich möchte dich erstmal begrüßen zum Morgen. Das ist für mich erstmal immer noch ein Abend. Ja. Und zwar bei mir geht es darum, ich liebe die Stille, wie du schon gesagt hast, und zum Beispiel, dass diese absolute Stille, die ich mal auf Spitzbergen erlebt habe, und ich liebe auch, wenn ein sanfter Regen kommt. Ja, das ist auch ein sehr schönes Geräusch. Aber ja, in der Stille der Natur, ne? Ja, na, das, ich kann da nicht rausgehen. Das ist schlecht, aber es ist Folgendes. Ich habe bei mir unterm Dachboden mir ein kleines Kabuff eingerichtet mit einem Bett. Und dann lege ich mich dahin und kann also denn träumen und mich erholen, auch von früheren Zeiten. Und zwar das liegt an Folgendem. Ich war meiner Jugend, in der evangelischen Jugend. Ja. Und da haben wir sozusagen Wanderfahrten gemacht. Wir sind zu einem Ziel hingefahren. Und sind dann Etappen immer weitergegangen bis zum nächsten Ziel und, 14 Tage lang. Und haben in Zelten geschlafen. Nur die Zelte damals waren keine modernen Zelte. Das waren alte Wehrmachtszeltplanen. Und zwar gab es da 4er-Zelte, das waren diese berühmten Dreieckszeltplanen. Und es gab auch 2er-Zelte mit 2 Zeltplanen. Ja. Und da trugen immer 2 Partner je die Hälfte. Und wenn man dann also das aufgebaut hat, natürlich ohne Boden und alles, da musste dann also ein bisschen Reisig reingelegt werden, drumherum einen Graben gezogen, falls es regnete. Und wenn es dann regnete, dann konnte man sich wunderbar mit seinem Nachbarn unterhalten oder man las und genoss also diesen Regen sozusagen als Ruhepause. Wie, kurze Zwischenfrage, wie konnte man in der Zeit in diesem Zelt lesen? Gab es Taschenlampen? Nein, die waren so, ach, das war ganz dünnes Zeug. So Stoff waren, die imprägniert waren. Ach so, und das heißt, wenn noch Tageslicht war, war das hell genug? Dass man war das hell genug. Okay. Und dann lag man und freute sich. Also Mensch, nicht wieder latsch, latsch, die Heide blüht. Das war nämlich immer ganz schön anstrengend pro Tag, so 20, 30 Kilometer mit dem Rucksack und einem Hordenpott noch möglichst hinten drauf, weil es selbst gekocht wurde. Ja. Und, das heißt, wenn du jetzt abends in deinem Kabuff da oben liegst, kommen diese ganzen Erinnerungen an die Jugendzeit auf. Und wenn es regnet, aufs Dach regnet, dann hast du diese... Entschuldigung, ich muss eben ein bisschen husten. Dann hast du diese Gedankenassoziation, Erinnerungsassoziation. Dann denke ich an meinen Freund Hacken, mit dem ich immer zusammen war. Mit dem war ich über 10 Jahre zusammen. Und wir waren im Norden und, naja... Hast du gerade was gesagt? Du hast die Stille auf Spitzbergen erlebt. Ja. Stille ist ja in dem Sinne kein Geräusch, aber es ist schon etwas Wundersames. Man hört was, man hört was. Mhm. Man hört es Eis knacken, sieht plötzlich über Nacht, wie plötzlich aus einem Acker, wo gar nichts ist, plötzlich Blumen sprießen, mhm. über Nacht. Mhm. Also es ist ein fantastisches Geräusch, die Stille. Also ich und ich finde auch, wie du vorhin sagtest, dieses Schneerieseln mhm. ist so mhm. was Wunderbares. Mhm. Ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Das erlebe ich und habe ich einige Mal auch, oder erlebe es immer wieder in Lappland, sowohl im Sommer ja. als im Winter, weil da findet man ja auch diese absolute Stille. Das ist ja ähnlich wie in Spitzbergen. Ah, das ist wunderbar. Ich kenne auch, also ich bin viel im Norden gewesen, mhm. zum Beispiel in Finnland, in Dänemark, in Norwegen, mhm. überall. Mhm. Ich liebe das auch so wie du. Kannst du sagen, du bist jetzt 78 Jahre alt, dass du, je älter du wurdest, die Stille mehr geschätzt hast? Ach, ich habe schon in früher Jugend die Stille geschätzt. Ah, und zwar, ich bin also wahrscheinlich wie du Nachtarbeiter und arbeite nachts, wenn es total still ist und kann das wunderbar. Mhm. Ja. Und es ist einfach, weil durch dieses Zelten, in diesen ganz primitiven Zelten, um den man einen Graben ziehen musste, mhm. wenn also Regen kam. Ja. Oder man musste sich die Heringe selbst mit einem Fahrtenmesser noch schnitzen. Mhm. Mhm. Weil man das also so viel nicht tragen wollte. Es reichte in die Zeltbahn und den Hornpott. Ja. Und seinen alten Schlafsack. Das war auch ein Militärschlafsack noch von Anno Dunemal. Das sind so die alten Erinnerungen. Ja, und die kommen dann auch wieder. Kann ich und dann erinnert man sich an seine Mitkameraden mhm. und sagt sich, Mensch, das war doch prima, was du gemacht hast, trotz aller Strapazen. Lieber Klaus, danke dir, dass du angerufen hast und uns so ein bisschen entführt hast in diese Fantasie. Ja, man soll ja auch mal was Positives sagen. Absolut. Und jetzt noch zu deinen Seereisen, was neulich war, dass du etwas dagegen hast. Nein, ich habe nichts gegen. Tipp für dich. Ja. Es gibt noch Reisen, die ohne Halligalli sind. Ja, genau, gibt es. Und zwar ist das also, sind das diese Hurtigreisen. Habe ich auch schon mal gemacht. Ja, ja. Also das ist doch schön, da kannst du dich da ganz allein in Ruhe. Das ist keine klassische Kreuzfahrt, das stimmt, das ist was anderes. Ja, aber die sind also, und damit bin ich auch nach Spitzbergen gefahren. Ah, verstehe. Lieber Klaus, jetzt danke ich dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute und noch viele schöne Stunden oben in deinem Kabuff auf dem Dach. Ja, das war es aber nur bei Regen. Nur bei Regen, ist mir schon klar. Alles Gute, Klaus. Ja, tschüss. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und also, mach weiter so. Tschüss. Tschüss, ciao. Und hier ist die Gabi. Gabi ist 63. Guten Morgen, Gabi. Ja, hallo Domian. Hallo Gabi. Grüß dich. Zum Thema Geräusche. Ja, Thema Geräusche. Es ist eigentlich mit einem ganz traurigen Moment in meinem Leben verbunden. Es geht um das Schließen eines Leichensackes. Eines Leichensackes? Ja, und zwar ist es ja so, dass wenn jemand zu Hause verstirbt, kommt ja irgendwann ein Beauftragter und muss die Leiche abtransportieren. Mhm. Und das war bei mir der Fall, als meine Mutter, das war schon 1992, über Nacht an Erbrochenem erstickt ist. Mhm. Und ich wurde von einem Lehrgang zurückgeholt von meinem Vater telefonisch und war auch bei der Leichenschau dabei. Ja, und als das dann alles vorbei war und die Stimmung ja sowieso sehr still und aufgeregt und dann wurde meine Mutter, die im Einfamilienhaus lebte, sich von oben nach unten transportiert und vor dem halt in diesen Leichensack gelegt. Und dieses Zuziehen dieses Reißverschlusses, der ja auch sehr lang ist, weil er ja die ganze Leiche praktisch von unten bis oben zuzieht, das Geräusch geht mir seitdem nie mehr aus dem Kopf. Ich verstehe. Aber die tote Mutter wurde doch auf so eine Bahre gelegt wahrscheinlich. Nein, erstmal nicht. Erstmal? Das lag auch an diesem Treppenhaus, was sehr eng war, mit so einer geschwungenen Treppe. Und sie wurde dann erstmal nur in diesem Leichensack runtergetragen. Ach so, Ach so. Und es war ein Septembertag, es war auch, die Glocken läuteten zufällig gerade, es war herrlicher Sonnenschein. Ja, und dann dieses Geräusch, es ist einfach so fest in meinem Kopf drin. Und wenn ich an diese alte Situation zurückdenke, dann ist das das Erste, was präsent ist. Mhm. Verstehe. Wurde sie denn dann in diesem Leichensack in den Wagen transportiert? Ja, das war direkt da dran, stand ein Carport und da in diesem Wagen war dann halt die Bahre und da wurde sie dann draufgelegt und dann erstmal so transportiert. Das ist wahrscheinlich ein großer, ich habe das noch nie gesehen, ein großer Reißverschluss, der auch entsprechend laut ist. Ne? Ja, der ist, geht also wirklich von unten, weil er klafft ja auf, dieser Sack, ist ja so eine Art Plastikmaterial. Mhm. Und dann zieht man halt den Reißverschluss logischerweise zu und das war für mich ein unendlich langes Geräusch. Es ist sonderbar, welche Geräusche einem so hängen bleiben und die sich so einprägen. Das ist ja auch ein schreckliches Geräusch. Die Mutter kommt in einen Leichensack. Das ist ja, es war alles sowieso eigentlich eine Situation. Vielleicht darf ich da noch zwei, drei Sätze ergänzen. Ja. Meine Mutter war alkoholabhängig. Mhm. Es war also infolgedessen auch an ihrem gebrochenen, erstickten der Nacht. Mhm. Und ich war an diesem Wochenende, gerade zum zweiten Wochenende, zu einer Ausbildung zu einem Suchtkrankenhelfer. Weil ich auch mit einem alkoholkranken Mann verheiratet war. Und wir haben beide damals diesen Weg eingeschlagen mit Therapien. Und er war dann auch 17 Jahre trocken, bis er starb. Ja, und dieses Ganze, alles, was damit zusammenhängt, Wut, Frust, Enttäuschung. Und ich auch noch mit ihr nicht versöhnt war. Ich war ja damals selber erst am Anfang meines Weges. Wie alt warst du? Zu kommen. Wie bitte? Wie alt warst du? Wie alt war ich? 39. 39. Mhm. Ach, das heißt, du hattest dich quasi nicht ausgesprochen mit der Mutter? Ja, ich habe es immer wieder versucht, natürlich. Aber ich sag mal, damals war man ja auch noch nicht in der Prävention so weit wie heute. Mhm. Inzwischen bin ich mit dem Thema sehr vertraut, weil ich, wie gesagt, diese Ausbildung, wir haben dann auch Selbstgruppe geleitet und all sowas. Ich habe mich nach ihrem Tod mit ihr ausgesöhnt. Wie hast du das gemacht? In meinen eigenen Therapien. Ich habe zum Beispiel als einen einer ganz wichtigen Schritte einen Brief von sie geschrieben und ihr ins Grab getan. Mhm. Was hast du in den Brief reingeschrieben? Ja, eigentlich alles, was ich ihr nicht sagen konnte. So meine eigene Enttäuschung und auch meine Wut auf sie und dass ich ihr aber inzwischen verzeihen kann, weil ich sie inzwischen besser verstehe. Bist du eigentlich damit aufgewachsen, dass die Mutter Alkoholikerin war? Das heißt, du kennst sie gar nicht ohne Alkohol? Es steigerte sich. Mhm. Also ich sag mal, als ich Teenager war und danach war sie dann schon so weit, dass sie auch oft, also ich war das typische Alkoholikerkind. Ich habe mich nicht getraut, andere mit nach Hause zu nehmen und habe mich geschämt, war die verantwortungsvolle Erwachsene schon. Ja. Wie sonderbar, dass du dann, oder wie traurig oder wie kurios das Schicksal ist, dass du dann an einen Partner geraten bist, der auch Alkoholiker ist. Ich glaube, das ist gar nicht so selten. Mhm. Das ist einfach, ich bin halt co-abhängig und mein Funktionieren, er war ja nicht Alkoholiker, als wir uns kennenlernten, aber wie man so schön sagt, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ne? Es hat sich entwickelt und... Jetzt sag mir doch nochmal was zu dem Brief, den du ins Grab gelegt hast. Wie lange war deine Mutter da schon tot? Oh, so ungefähr 4-5 Jahre. Ach, so lange schon. Ja, ja. Und dann hast du einen langen Brief geschrieben, bist zum Friedhof gegangen und hast diesen Brief richtig eingegraben? Ja. Was für ein Gefühl war das, als der Brief dann eingegraben in dem Grab war? Erleichterung. Mhm. Und auch Versöhnung. Ich meine, das hatte vor dem auch Therapiegespräche als Vorläufer und so, ne? Das war jetzt nicht eine spontane Idee. Versöhnung, ging das auch einher vielleicht auch mit Mitleid, dass du im Nachhinein dass deine Mutter dir vielleicht auch sehr leid tat im Nachhinein, dass sie in diese Krankheit so hineingezogen wurde? Ja, auf jeden Fall. Und zwar hauptsächlich aus der Perspektive, dass man einfach damals noch nicht so offen damit umging und auch nicht die Familien so einbezogen hat, wie man es heute tut. Mhm. Ich habe, wie gesagt, die ganzen 25 Jahre danach sehr intensive Nachhilfearbeit geleistet und war in einem Verband Vorsitzender und sowas. Und ich habe mich halt wirklich intensiv damit beschäftigt und bin einfach froh, dass es heute doch schon ganz andere Angebote auch gibt. Ne? Auf jeden Fall. So, bei dir war es das Surren oder das Zuschließen des Reißverschlusses, was dich so erinnert an unser Thema. Liebe Gabi, die Sendung ist vorbei. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Und Domian, ich habe noch einen Geburtstagswunsch. Ich habe nämlich gerade seit 2 Stunden. Kriege ich noch ein Autogramm? Sehr gerne und herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Wir müssen Schluss machen. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao, ciao.